Der Medizinmann Thibaut Taka ist ein weißer Arzt geworden, der mit seiner roten Squaw hinauf zum Fort Wallace will. Was sagt mein Bruder Charlie dazu? Dass du richtig vermutest, Winnetou. Er hat ihr Gesicht mit einem Schleier bedeckt, damit man nicht sehen soll, dass er als Weißer mit einer Indianerin unterwegs ist. Sie wollen auch nicht zum Fort Wallace, sondern mit dem General hinauf nach Colorado. Uff! Wir werden die Mörder am Grab des Ermordeten treffen. Gehen wir wieder hinein. In dem allgemeinen Durcheinander und bei der herrschenden Dunkelheit hätte der Osagen-Häuptling leicht entfliehen können. Er hatte dazu keinen Versuch gemacht. Von diesem Augenblick an war er deshalb frei. Tatsächlich hatte der angebliche Arzt mit seiner Begleiterin die Farm verlassen. Apanatschka war sehr schweigsam. Er konnte Thibaut Taka und Thibaut Witte, die er trotz allem noch für seine Eltern hielt, weder gegen unsere Anklagen verteidigen, noch sich ohne einwandfreie Beweise von ihnen lossagen. Also schwieg er lieber. Mr. Haber gab es einfach nicht zu, dass wir selbst in der Nacht bei den Pferden wachten. Er bestimmte einige zuverlässige Leute dazu. Trotzdem konnte ich nicht ruhig schlafen. Eine innere Unruhe veranlasste mich, nach kurzer Zeit wieder aufzustehen. Leise ging ich hinaus zum Korral, in dem Bell mit einem anderen Cowboy bei unseren Pferden wachte. Die Sterne schienen. Man konnte ziemlich weit sehen. Es schien alles in Ordnung zu sein. Nur wollte es mir nicht gefallen, dass mein Hatati Tla und Winnetous Iltschi nicht wie sonst des Nachts lagen, sondern standen und die Köpfe dem Hause zugewandt hielten. Da stimmte etwas nicht. Ich wurde von den beiden edlen Tieren mit einem kaum hörbaren Schnauben empfangen. Gefahr! Gerade wollte ich mich wieder den beiden Cowboys zuwenden, als die Stille der Nacht von einem wahnsinnigen Geheul zerrissen wurde. Indianer! Ruhig, ganz ruhig. Halt fest, Ralf! Ruhig. Da haben wir's. Hier ist dein Gewehr, Bill. Werden gleich da sein, die Rothäute. Nein, sie wollen nichts von uns hier, sonst wären sie schon da. Sie sichern sich immer zuerst die Pferde. Es sind Cheyennes, unsere Freunde. Die kommen mitten in der Nacht und schreien alles aus den Betten? Kein Schuss fällt. Merkwürdig. Sie haben vor dem Haus einen Halbkreis gebildet und schwingen drohend ihre Waffen. Müssen wir nicht was unternehmen, Mr. Shatterhand? Abwarten. Da tritt Winnetou aus dem Haus. Ohne Waffe. Das nenne ich Mut. Ganz ruhig. Ruhig. Es ertönt das Kriegsgeschrei der Cheyennes. Hier steht Winnetou, der Häuptling der Apachen, der die Pfeife der Freundschaft und des Friedens mit ihnen geraucht hat. Wie heißt der Anführer der Krieger, die ich vor mir sehe? Hier ist Eisernes Messer, der Anführer der Cheyennes. Winnetou kennt alle hervorragenden Krieger der Cheyennes, doch ist darunter keiner dieses Namens. Seit wann ist Eisernes Messer Häuptling der Seinen? Das braucht er nur dann zu sagen, wenn es ihm beliebt. Beliebt es ihm jetzt nicht? Muss er sich etwa seines Namens schämen? Gut gegeben. Sei ruhig, Bill. Warum kommen die Cheyennes unter Kriegsgeschrei an dieses Haus? Was wollen sie hier? Wir wollen Matoshako, den Häuptling der Osagen, haben. Woher wissen die Cheyennes, dass er sich hier befindet? Auch das brauchen wir nicht zu sagen. Uff! Die Cheyennes scheinen nur brüllen, aber nicht reden zu können. Winnetou ist gewöhnt, Antwort zu bekommen, wenn er fragt. Wir werden das Haus erstürmen, wenn ihr den Osagen nicht herausgebt. Tut ihr es aber, so ziehen wir weiter. Es wird für die Cheyennes besser sein, gleich weiterzuziehen, ohne abzuwarten, ob sie ihn bekommen. Wir wissen, dass sich auch Old Shatterhand in diesem Haus befindet. Und ein junger Krieger, der Apanatschka heißt. Er soll uns ebenfalls ausgeliefert werden. Matoshako wird sterben. Apanatschka wird nichts geschehen. Es ist jemand hier, der mit ihm reden will. liegt. Er wird nicht kommen. Und Matoschako auch nicht. Bleibt hier, ich schnappe ihn mir. Aber Sir, sollen wir nicht lieber... Hier bleiben, habe ich gesagt. Sieh denn nicht, dass hier über 8x10 Krieger stehen? Was können alle, die sich in dem Haus befinden, gegen uns machen, wenn wir es erstürmen? Sie werden alle miteinander des Todes sein. Wir geben dem Häuptling der Apachen Zeit, sich mit Old Shatterhand zu beraten. Handelt klug und schickt die beiden roten Männer heraus. Wir warten auf eure Antwort. Die sollt ihr haben. Hier steht Old Shatterhand, dessen Namen alle Cheyennes kennen werden. Ist einer unter Ihnen, der es wagen will, die Hand gegen mich zu erheben, so tritt er zu mir heran. Häuptling Eisernes Messer möge bei unserer Beratung anwesend sein. Er komme mit mir ins Haus. Donnerschlag, das ist ein Kerl. Er nimmt den Häuptling bei der Hand wie ein Kind und der geht willig mit. Hat man sowas schon gesehen? Nee, Licht. Ja. Macht Licht, Mr. Haber. Die Tür zu. Der Häuptling Eisernes Messer mag sich zu uns setzen. Wir sind Freunde der Cheyennes und freuen uns, ihn als Gast bei uns zu sehen. Uff, uff. Kennt mich der Anführer der Cheyennes? Hier ist Matoschako, der Häuptling der Osagen, dessen Auslieferung er gefordert hat. Was werden wir mit Eisernes Messer tun? Old Shatterhand hat mich Gast genannt. Das bleibst du, wenn du meine Fragen beantwortest. Ihr habt heute einen weißen Mann mit einer roten Squaw getroffen. Ja. Und dieser Mann hat euch gesagt, dass wir hier sind und Matoschako bei uns haben? Ja. Für diesen Dienst hat er die Auslieferung Apanatschkas verlangt? Ja. Er wartet mit seiner Squaw dort, wo wir die Pferde gelassen haben. Winnetou ist wiederholt bei den Cheyennes gewesen, hat aber Eisernes Messer nie gesehen. Wie kommt das? Wir gehören dem Stamm der Sibi Cheyennes an, die der Häuptling der Apachen noch nie aufgesucht hat. Gut. Winnetou weiß, was er wissen wollte. Mein Bruder Old Shatterhand mag weitersprechen. Gegen wen ist euer Kriegszug gerichtet? Antworte! Gegen die Osagen. Ah, ihr hattet gehört, dass die Osagen ihr Lager verlassen haben, um gegen die Bleichgesichter zu ziehen. Und wolltet diese Gelegenheit benutzen, das schutzlose Lager zu überfallen? Ja. So seid froh, dass ihr uns hier getroffen habt. Die Osagen sind umgekehrt. Sie sind wieder daheim und hätten euch, da ihr nur 80 Mann zählt, das Leben genommen. Uff. Was gedenkt ihr denn jetzt zu tun? Wir nehmen Matoschako mit uns. Apanatschka könnt ihr meinetwegen behalten. Lass dich nicht auslachen. Glaubst du, dass wir uns vor deinen 80 Leuten fürchten? Die Sibi Cheyennes sind als Leute bekannt, die nichts vom Kampf verstehen. Uff! Wer hat dir diese Lüge gesagt? Es ist keine Lüge. Das habt ihr heute bewiesen. Anstatt das Haus zu umzingeln, versammelt ihr euch vor der Haustür und wartet, bis man dich, euren Häuptling, wie ein Kind an der Hand in die Gefangenschaft entführt. Wenn wir das erzählen, wird ein großes Gelächter über die Savanne gehen und die anderen Stämme der Cheyennes werden sich von euch lossagen, weil sie sich eurer schämen müssen. Du kannst wählen. Willst du den Kampf? So erschießen wir dich hier, sobald von deinen Leuten der erste Schuss fällt. Der Häuptling der Apachen will, dass die Cheyennes friedlich heimkehren. Tun sie das. So wird niemand erfahren, dass sie sich hier wie unreife Knaben benommen haben. Andernfalls werden unsere Gewehre sprechen. Hau! Häuptling Eisernes Messer sieht ein, dass es für den kleinen Stamm der Sibis keinen anderen Ausweg gibt. Im Grunde waren die Cheyennes froh über das unblutige Ende ihres unbedachten Überfalls auf die Farm. Sie ritten im Lauf des Vormittags fort und eine Stunde später brachen auch wir auf. Matoschako, der Häuptling Siebenbären, ritt diesmal als freier Mann mit uns. Er hatte seine Waffen wiederbekommen.